أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أستك الحديث كتاب الله وخيرا هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعد. Das was ich jetzt gesagt habe, das ist die Khutbatul Haja, die der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم jedes Mal gesagt hat, wenn er einen Vortrag gehalten hat oder wenn er eine Khutba gehalten hat. Die ungefähre Übersetzung oder Bedeutung von dem, was ich jetzt gesagt habe, lautet wie folgt: Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Wir danken ihm und erstreben seine Hilfe. Nach dessen Vergebung bitten wir und wir suchen Zuflucht bei ihm vor dem Übel unserer eigenen Seelen und vor unseren Missetaten. Den, den Allah recht leitet, den kann keine Irre leiten, und den, den Allah irre leitet, für den gibt es keine Rechtleitung. Ich bezeuge, dass es keinen wahren Gott gibt, welcher es wert ist, angebetet zu werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und er ist einzig, er hat keine Partner. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist. Wie folgt: Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste und der beste Weg und die beste Leitung ist der Weg und die Leitung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die schlechteste Sache ist die, die im Nachhinein erfunden wurde. Das, was im Nachhinein erfunden wurde und in die Religion eingeführt wurde, ist Bid'ah. Und jede Bid'ah ist ein Irregehen und jedes Irregehen wiederum im Feuer. Ich habe mir heute ein Thema überlegt, was ich persönlich für sehr, sehr wichtig halte, in jederlei Hinsicht. Und zwar geht es darum, dass man sich stets darum kümmern muss, immer in einer guten Gesellschaft sich aufzuhalten. Und es ist einer von den wichtigen Angelegenheiten einer jeden Person und in unserer Religion als solche, dass man nach seiner Gesellschaft Ausschau hält, dass es immer eine gute Gesellschaft ist, mit der wir uns aufhalten. Außerdem schauen wir demzufolge auf die Sachen, die uns dazu führen, gute Gesellschaft zu haben, also die Mittel dazu. Ja, also wenn zum Beispiel bestimmte Plätze oder bestimmte Tätigkeiten uns dazu führen, eine schlechte Gesellschaft um uns herum zu haben, dann meiden wir diese Orte und diese Wege oder Mittel, damit wir dieser schlechten Gesellschaft erst gar nicht nahe kommen. Und andersrum ganz genauso. Das heißt, wenn wir wissen, an bestimmten Orten, wenn ich da hingehe oder wenn ich bestimmte Tätigkeiten mache, dass sich dann meine Gesellschaft zum Guten bessert, dann mache ich das, damit ich in einer guten Gesellschaft bin. Wie zum Beispiel an Orten und Versammlungen uns aufhalten, wo wir wissen, dass dort Personen sind, die eine gute Gesellschaft darstellen. Hier ist zum Beispiel ein Ort, wo zu den angegebenen Zeiten sich die Brüder und die Schwestern treffen, um Allah zu gedenken. Denn auch das, was wir jetzt machen, ist Allahs Gedenken. Und es gibt ein Hadith, dass der Prophet Muhammad gesagt hat, wenn man in einem Kreis oder in einer Sitzung sitzt, um Allah zu gedenken, sich an ihn zu erinnern, dann kommen die Engel der Rahma und machen die Flügel um sie herum, in ungefährer Bedeutung. Und wir haben hier zu den angegebenen Zeiten, sei es in Form eines Vortrags wie jetzt gerade oder in Form von Koranunterricht, haben wir hier bei Hikma Sitzungen, wo Brüder mit Brüdern sich sitzen, Schwestern mit Schwestern, um sich gegenseitig zu ermahnen und zu erinnern an Allah subhanahu wa ta'ala. Außerdem werden wir in Zukunft inshallah Aktivitäten außerhalb der angegebenen Unterrichtszeiten anbieten, soweit das Wetter dementsprechend ist, wie zum Beispiel Grillen, was wir jetzt auch am Sonntag inshallah machen werden, dazu nach dem Vortrag mehr inshallah. Wir haben vor, auch Ausflüge zu machen oder auch sportliche Aktivitäten wie zum Beispiel Ringen, Basketball, Fußball. Wir werden eine Halle anmieten. Dadurch, dass wir ein eingetragener Verein sind, gemeinnützig, haben wir inshallah Anspruch darauf, dass wir regelmäßig eine Halle kriegen, wo wir dann auch uns sportlich betätigen können. Was auch eine gute Gesellschaft ist. Was bedeutet nun aber die gute Gesellschaft? Ab wann kann man sagen, dass eine Gesellschaft gut ist? Ohne Zweifel ist jede Gesellschaft, die dich dazu führt, Allah zu fürchten und das zu tun, was Allah und sein Gesandter befohlen haben, und sich von dem fernhalten, was Allah und sein Gesandten befohlen haben, eine gute Gesellschaft. Ohne Zweifel. Also das wenn du in einer Gesellschaft bist, wo die Brüder und die Schwestern dich dazu führen, Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten und die Grenzen von Allah subhanahu wa ta'ala einzuhalten, ist eine gute Gesellschaft, ohne Zweifel. Und andersrum genauso. Eine Gesellschaft, die dich dazu führt, Allah subhanahu wa ta'ala zu vergessen, Allah subhanahu wa ta'ala nicht zu fürchten, die Grenzen stetig zu überschreiten, ist eine Gesellschaft, die schlecht ist. Alaykum salam. Und ohne Zweifel ist eine schlechte Gesellschaft jene, die dich dazu führt, achtlos in Bezug auf die Verbote und Gebote von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu sein. Wie zum Beispiel, wenn man mit Leuten zusammen ist, die üble Nachrede machen. Wie sie es über uns ständig machen. Egal, wo der Name Hikmah fällt, wird sofort schlecht über uns geredet. Natürlich mit Lüge, mit Verleumdung, mit Gerüchten, die keinerlei irgendeine Basis haben, in jederlei Hinsicht. Und das ist üble Nachrede. Und das ist keine gute Gesellschaft. Denn wir, wenn wir über andere reden oder wenn wir über andere Organisationen oder Vereine oder Moscheen reden, dann reden wir nur aufgrund dessen, was dort auch den Tatsachen entspricht. Und wenn wir etwas Falsches gesagt haben, dann nehmen wir dazu Stellung und nehmen das auch zurück und entschuldigen uns auch. Die Verleumdungen machen, wie sie es auch über uns machen, wie Lügen verbreiten, wie sie es auch über uns machen. Diese Leute, die sowas machen, nicht nur über uns, sondern im Allgemeinen üble Nachrede, Lügen, Verleumdungen, Gerüchte, schlechte Gerüchte verbreiten, ist eine schlechte Gesellschaft. Das ist nur eine Art von schlechten Taten. Es gibt natürlich noch weitaus schlimmere, wie zum Beispiel Schirk oder Bida oder Masiya, Sünde im Allgemeinen. Wenn man das bei diesen Leuten sieht, dann muss man sich von denen natürlich fernhalten, weil das ohne Zweifel eine schlechte Gesellschaft ist. Wisse, dass die gute Gesellschaft eine Sache ist, die dich ins Paradies einführen kann. Weil Allah subhanahu wa ta'ala damit zufrieden ist. Wisse, dass die schlechte Gesellschaft eine Sache ist, die dich ins Höllenfeuer bringen kann. Weil Allah subhanahu wa ta'ala darauf zornig ist. Ist doch klar, ja? Also, ne? Alle Sachen, die gut sind und die Allah subhanahu wa ta'ala gefallen, bringen natürlich einen Gender. Alle Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat und wo du die Grenzen überschreitest von Allah subhanahu wa ta'ala, die machen natürlich Allah subhanahu wa ta'ala zornig und letztendlich ist es ein Weg zu Jahannam. Dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde befohlen, mit denen zusammen zu sein, die ihren Herrn morgens und abends anrufen und sie nicht unbeachtet lassen. So sollten wir genauso mit denen zusammen sein, die ihren Herrn morgens und abends anrufen. Wir müssen uns in der Gesellschaft mit anderen mischen und dadurch werden wir von denen beeinflusst, von deren Charakter und Taten. Ich glaube, da kann jeder aus Erfahrung sprechen, von damals noch. Jetzt die Jungen nicht, aber wir, unser Alter, obwohl ich nicht so alt aussehe. Wenn wir mit Leuten zusammen waren, die schlecht waren, dann sind wir automatisch mitgezogen. Dann haben wir automatisch auch Unsinn gemacht, dann haben wir automatisch auch schlechte Sachen gemacht. Inwiefern das jetzt Übertretungen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala war, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber es geht jetzt einfach darum, dass die einen zum Schlechten animiert haben. Und umgekehrt genau das Gleiche. Wenn wir mit Leuten zusammen waren, ja, die gut waren vom Charakter her und gutmütig und nicht geizig und so weiter, dann waren wir genauso drauf. Dann haben wir auch nie auf den Euro oder auf den D-Mark geguckt und haben sofort ausgegeben und waren gut zu den Leuten. Das färbt ab, das ist einfach so. Und deswegen sollte man seine Gesellschaft mit denen teilen, die einen näher zu Allah subhanahu wa ta'ala bringen, die einen an die Sunna erinnern, sodass der Zorn von Allah subhanahu wa ta'ala von euch und von uns entfernt bleibt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns dazu angehalten, dass wir eine gute Gesellschaft auswählen und dass wir uns von der schlechten Gesellschaft trennen. Auch wenn die Leute von dieser schlechten Gesellschaft von der eigenen Familie sind. Wenn die eigenen Verwandten eine schlechte Gesellschaft darstellen, indem sie sich nicht an die Gebote von Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam halten, dann solltest du deine Gesellschaft bis zum Minimum zurückdrehen. Gib deinen Verwandten ihre Rechte, die sie über dich haben, aber wenn sie in deiner Anwesenheit die Grenzen Allahs subhanahu wa ta'ala überschreiten, so erinnere sie an die Aussagen Allahs, an die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn wenn du keine Dawa zu ihnen machst, dann machen sie Dawa zu dir mit ihrer schlechten Gesellschaft, wodurch du wiederum schlecht beeinflusst wirst. Ja, also ganz wichtig, die Rechte, die die Verwandten über uns haben, sei es der Vater, die Mutter, der Sohn, ne, egal in welcher Hinsicht, denen müssen wir denen die Rechte geben, ohne Zweifel. Aber wenn sie in unserer Anwesenheit die Grenzen von Allah subhanahu wa ta'ala überschreiten, dann müssen wir mit Basira, mit Wissen und mit Hikma, mit Weisheit den Leuten sagen, schau mal, Mutter, Vater, Bruder, wie auch immer, ne? Allah subhanahu wa ta'ala hat so gesagt und du bist doch Muslim, fürchte Allah subhanahu wa ta'ala, dann muss man immer Dawa machen. Das ist die Pflicht. Und das beste Beispiel ist Ibrahim a.s., als er zu seinem Vater gesagt hat, inna bura'a minkum, ich sage mich los von dir und von dem, was du anstatt dessen Allah subhanahu wa ta'ala anbetest. Also er hat sich von seinem eigenen Vater losgesagt, aufgrund des Schirk, den sein eigener Vater gemacht hat. Aber er hat es auf einer guten Art und Weise gemacht. Allah sagt im Koran, dass wir uns von denen fernhalten sollen, die Übles reden, über die Verse, in denen sie sich lustig darüber machen und es als nicht beachtenswert ansehen. Dann sollten wir uns von denen fernhalten, bis sie zu einem anderen Thema wechseln. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat in Bezug zu guter Gesellschaft und zu schlechter Gesellschaft ein sehr, sehr schönes Gleichnis gemacht. Und zwar hat er gesagt, das Gleichnis eines guten und eines schlechten Menschen im geselligen Beisammensein ist wie der Moschushändler und der Arbeiter am Blasebalg eines Schmieds. Also einer, der Eisen schmiedet. Vom Moschushändler kannst du entweder eine Duftprobe bekommen, etwas kaufen oder einen angenehmen Geruch vorfinden. Wenn du aber von dem Arbeiter am Blasebalg eines Schmieds erlebst, ist, dass er entweder deine Kleidung verbrennt oder du bei ihm einen üblen Geruch vorfindest. Das ist das Gleichnis einer schlechten Gesellschaft. Dass du, wenn du beim Schmied hingehst, das Mindeste, was passieren wird, ist dieser schlechte Geruch an deiner Kleidung, den du nicht wieder rauskriegst. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Funke auf deine Kleidung kommt und du verbrennst. Das ist das Gleichnis einer schlechten Gesellschaft. Und das Gleichnis einer guten Gesellschaft ist, dass du zu einem Parfümhändler gehst. Dass du also danach gut riechst, deine Kleidung gut riechst und wenn er dir etwas gibt, dass du dann die ganze Zeit gut riechst. Das ist das Gleichnis einer guten Gesellschaft. Und Sheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah, sagt, dass man diesen Hadith als Maßstab nehmen sollte, wenn es darum geht, mit wem ihr eure Gesellschaft teilen sollt. Egal, wo ihr euch aufhaltet. Draußen, in der Freizeit, bei Besuch, bei der Arbeit, in der Schule, in der Moschee. Egal, wo ihr aufhaltet, ihr müsst immer euch darum kümmern, dass ihr euch jedes Mal in einer guten Gesellschaft befindet. Auch wenn zum Beispiel jetzt nicht unbedingt immer gute Gesellschaft bedeutet ja im wahrsten Sinne, dass man sich an Allah gemeinsam erinnert. Aber man kann auch zum Beispiel, wenn ich jetzt zu meinen Eltern gehe, die keine Muslime sind, trotzdem kann es eine gute Gesellschaft sein, indem sie einfach guten Achlak haben und keine Lügen und so weiter machen. Ja? Man kann ja trotzdem in der Hinsicht auch gute Gesellschaft haben. Gute Gesellschaft ist zum Beispiel, wenn deine Gesellschaft dich daran erinnert, zu beten, wenn die Zeit dazu gekommen ist, dass du dich nicht mit den anderen Geschlecht vermischt und dich von Zina, von unehelichen Geschlechtsverkehr und alles das, was zum Zina führt, weil Allah sagt ja im Koran, und komm Zina nicht nahe. Ja, dann mit dem Blick und mit den Flirten, das ist ja die Tür von Shaitan, die er benutzt, um letztendlich den Zina zu vollziehen. Aber du sollst Zina ja nicht nahe kommen. Und das bedeutet, dass wir erst gar nicht anfangen sollen, der Mann mit der Frau und die Frau mit dem Mann, ne, mit schöner Stimme und Flirten und lass mal Eis essen gehen und hin und her und ich mache Dawa zu dir und letztendlich ist es eigentlich gar keine Dawa. Soll man sich davon fernhalten. Dass du die Sunna, in welcher Angelegenheit auch immer, folgst und Bid'ah, die Erneuerung unterlässt oder dass du daran erinnert wirst, einen Kranken zu besuchen oder dass du an Sitzungen des Wissens und Erinnerungen an Allahs Religion eingeladen wirst, wie diese hier zum Beispiel. Ja, das ist eine gute Sache, ohne Zweifel. Oder an Koranunterrichte teilnimmst, die auch jeden Mittwoch hier angeboten werden, die aber leider nur wenige in Anspruch nehmen. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir es ja nur mit Experten hier zu tun, die den Koran mit Tajwid lesen können und den ganzen Koran auswendig können. Denn im Koranunterricht haben wir sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene, die den Koran mit Tajwid lesen lernen. Darüber hinaus lernen wir den Koran Schritt für Schritt auswendig. Das gleiche gilt für die Frauen. Wir bieten hier jeden Montag Akida-Unterricht, Glaubensfundament-Unterricht auf Deutsch an. Des Weiteren jeden Donnerstag Koranunterricht für Frauen. Und am Wochenende Kinderunterricht. Wollt ihr denn nicht, dass auch eure Söhne die nächsten Generation, die nächsten Gelehrten werden? Wollt ihr lieber, dass eure Söhne die nächsten Messi oder Maradona werden? Wollt ihr nicht, dass eure Töchter schamhafte und gläubige Schwestern im Glauben werden? Sollen sie lieber die nächsten Topmodels werden? Dann schickt eure Kinder hier oder woanders, die auf dem Weg von Koran und Sunna und dem Verständnis des Salafus Salih sind, zum Islam- und Koranunterricht am Wochenende oder an den anderen Tagen, je nachdem, wo das dann halt angeboten wird. Damit will ich nicht sagen, dass wenn ihr hier hinkommt oder eure Kinder hier hinschickt, ihr die Garantie habt, dass aus euch und euren Kindern die besten Muslime werden. Nein, aber ich sage, dass wir hier versuchen, authentisches Wissen an die Männer, Frauen und Kinder zu bringen. Und wenn das keine gute Gesellschaft sein soll, dann frage ich mich, was sonst gute Gesellschaft sein soll, wenn das keine gute Gesellschaft sein soll. unter anderem auch. Habt ihr wirklich an den besagten Tagen, wo hier bei Hikma Unterricht angeboten werden, was Besseres zu tun? Fragt euch das mal. Und wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, dann kommt hier hin und profitiert davon. Die schlechte Gesellschaft ist auch dafür da, dass er einen von schlechten Taten, einlädt. Und eine gute Gesellschaft ist, wenn zum Beispiel einer mitkriegt, dass du eine Sache machen willst, die eine Übertretung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala darstellt, dann hält er dich davon ab. Er wird dich verbieten, mit Sündern abzuhängen. Er wird dich davon abhalten, mit den Leuten der Erneuerung und Hizbiya zusammen zu sein. Nicht um dir eins auszuwischen, sondern weil er sich um dich kümmert, deswegen macht er das. Also jeder, der das macht, macht es inshallah, wenn er es mit reiner Absicht macht, mit Ikhlas, wegen Allah subhanahu wa ta'ala, dann macht er das nicht, um dir zu schaden, sondern um dir zu nutzen. Damit du Allahs Wohlgefallen auf dich kommt und du letztendlich in Jannah kommst. Das sollte die eigentliche Absicht sein von demjenigen, der das macht. Und man sollte nicht absichtlich die Gesellschaft mit denen teilen, die schlechter sind, als man selber ist. Mit der Begründung, dass man sich dann besser fühlt, als wenn man mit denen zusammen ist, die besser sind als man selber. Ja, also dass man zum Beispiel jetzt, wenn man immer mit denen zusammen ist, die zum Beispiel nicht beten oder andere Übertretungen machen, aber ich bete zum Beispiel, dann ist doch klar, dass ich dann immer derjenige bin, wo ich mir denke, oh, ich bin Spitze, ich brauch überhaupt keine Steigerung mehr, ich bin doch schon an der Spitze angelangt. Das sollte man nicht machen. Man sollte natürlich mit den Leuten Dawa machen, aber man sollte nicht die ständige Gesellschaft mit diesen Leuten suchen. Es sei denn, ich mache Dawa, aber die Gesellschaft sollte in der Hinsicht sein, dass ich mit Leuten zusammen bin, die besser sind als ich, damit ich immer einen Ansporn habe, motiviert bin, besser zu werden. Weil die Gläubigen sind ja diejenigen, die darum wetteifern, gute Taten zu vollziehen. Was sind die Nutzen für die gute Gesellschaft, für die jungen Leute, sowohl für die Älteren? Er wird dich an das Gute erinnern und an die Sunna. Er wird dich von Sünden fernhalten, weil er dich an die Strafe der Sünden erinnert. Er wird dich an das Gute erinnern, sodass du das Gute danach tust. Wenn der Segen von Allah auf die Rechtschaffenen kommt und du dich in ihrer Anwesenheit befindest, dann kommt der Segen von Allah auch auf dich. Ein weiter wichtiger Punkt ist, dass man sich auf der Religion seines Freundes befindet. So schaut, wen ihr euch zu Freunden nimmt, nach einem Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn also dein Freundeskreis aus Leuten besteht, die Sunni, Salafi sind, dann bist du inshallah von denen. Denn du wirst dann anfangen, diese Leute und ihren Weg zu lieben, wenn du aufrichtig den wahren Glauben verfolgst. Ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragte ihn, wann die Stunde ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam stellte ihm eine Gegenfrage: Was hast du dafür vorbereitet? Er sagte nichts, außer dass ich Allah und seinen Propheten liebe. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Du wirst mit denen sein, die du liebst. Anas ibn Malik sagte: Wir haben uns über nichts mehr gefreut, als über die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man mit denen sein wird, die man liebt. Weil sie mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammen waren und ihn geliebt haben. Nun denkt mal bitte über die Gesellschaft mit den Sündern und Übertretern nach. Wenn ihr mit solchen eure Gesellschaft teilt, dann solltet ihr euch fürchten, weil ihr mit denen seid, die ihr liebt. So fürchtet, dass ihr am Tag des jüngsten Gerichts mit solchen Leuten wieder aufersteht. Vergleicht euch nun mal mit diesen Sahaba, die sich sehr darum gekümmert haben, dass ihre Gesellschaft stets eine gute Gesellschaft ist. Schau auf dich und frag dich, ist meine Gesellschaft mit den Mubtadi'a, mit den Erneuerern oder den Sündern oder den Irregegangenen, die sich im Widerspruch zu der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Sunna der rechtschaffenen Vorfahren des Salaf as-Salih befinden und dein Herz sich ruhig verhält, obwohl du mit so einer schlechten Gesellschaft zusammen bist? Wenn dein Herz sich behaglich fühlt, wenn du mit der schlechten Gesellschaft zusammen bist, wie mit Leuten, die offen sündigen oder Bidda oder Schirk machen, aber dein Herz sich nicht behaglich fühlt, wenn du mit den Leuten zusammen bist, die versuchen, den Dien Allahs umzusetzen und zu Sunna und Tauhid einladen, dann solltest du dich selber mal fragen, ob etwas mit dir und dein Herz nicht stimmt. Die Gesellschaft mit den üblen Leuten zu teilen ist ein tödliches Gift und sie führen euch zu der Sünde und wer auch immer mit ihnen sitzt, der ist auf ihren Weg zu den Sündern und Übertretungen. Die Sünde wird einfach für ihn und ehe er sich versieht, verfällt er selber in Sünde und Übertretung zu Allahs Gesetzen. Das ist wirklich, also ein Bruder hat mal ein Beispiel gegeben, eine Schwester hat Hijab getragen, schlechte Gesellschaft hat sie geführt mit Schwestern, die Allah nicht gefürchtet haben, keinen Hijab getragen haben. Irgendwann mal war der Hijab weg und dann war die Zeit Samstag, Sonntag, Partytime. Dann haben sie gesagt, pass mal auf, mach dich doch mal schick, zieh doch mal einen Minirock an. Lass uns mal was kaufen. Die sind ins Einkaufsladen gegangen und die hat einen Minirock angezogen und die wollte nicht aus der Umkleidekabine rauskommen, weil sie sich geschämt hat. Und als sie dann dazu überredet wurde, herauszukommen, kam sie raus und die ganze Zeit hat sie den Rock versucht, immer weiter runterzuziehen, weil es war ihr einfach zu kurz. Aber je mehr sie da daran sich gewöhnt hat, mit diesen schlechten Menschen zusammen zu sein, desto einfacher wurde es ihr, diesen Minirock doch so zu lassen, wie es war und ist dann letztendlich dann auch so rumgelaufen. Das ist also nur ein Beispiel, wie das dann dazu führen kann. Die Schritte sind sehr schleichend. Erst sitzt du mit ihnen, was an sich schon ein Fehler ist. Es sei denn, man gibt Dawa und man hat starken Iman und so weiter und so fort. Dann hörst du auf, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten. Und da fängst du schon an, dass du aufhörst, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten, wenn du in ihrer Anwesenheit bist und du siehst ganz klar, was die übertreten die Grenzen von Allah und Ta'ala und du sagst nichts mehr. Da fängst du schon an. Während sie in deiner Anwesenheit sündigen, Erneuerung und Schirk machen, dann ist der nächste Schritt, dass du selber diese schlechten Taten machst und es dir immer leichter fällt, diese üblen Taten zu machen. Das ist das Gleichnis für den, der beim Schmied sich aufhält. Er wird deine Haut oder deine Kleidung verbrennen. Und das Mindeste wird sein, dass der Gestank an deiner Kleidung bleiben wird. Und der Gestank sind natürlich die Sünden. Ne? Ist ganz klar. Das sind die Worte von Sheikh Salih al-Fawzan. Wenn du also die Gesellschaft mit den Lügnern und den Verleumdern teilst, die unter anderem über uns Lügen und Verleumdungen verbreiten und darüber hinaus Gerüchte über uns verbreiten, die selber in Dalala und Hisbiya versunken sind, wenn du mit solchen Leuten sitzt, dann bist du voll mit dem Gestank und du wirst der Zerstörung nahegebracht durch diese Art von Gesellschaft und Freunden, ob du es bewusst machst oder unbewusst. Deshalb musst du aufpassen in dieser Angelegenheit. Sheikh Salih Fawzan Hafizullah erzählte eine schöne Erzählung, über die wir nachdenken sollten. Er sagte, dass Uqba ibn Abi Mu'id, er saß in der Regel mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in Mekka und hörte ihn zu. Und er war kein Muslim. Und als er ihn zuhörte, schadete er niemals den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie auch immer, dieser ibn Abu Mu'id hatte einen engen Bekannten, der ein Kafir war. Und dieser Kafir war in Syrien. Die Quraysh hörten, dass dieser Ibn Abi Mu'id ein Muslim geworden ist. Als ein enger Bekannter wieder zurück nach Mekka gekommen ist, hörte er, dass Ibn Abi Mu'id ein Muslim geworden ist. Aber es stimmte nicht. Also wurde er sauer und er verweigerte es, mit Ibn Abi Mu'id zu reden, bis er zurückkehrte und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Schaden zuführt. Also der Bekannte hat diesen Ibn Abi Mu'id gemieden und hat gesagt, ich werde so lange ihn meiden und nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen, bis er den Propheten als Beweis, dass er wirklich nicht mit denen ist, dass er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Schaden zufügt. Bis er das nicht macht, will er mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Wenn er ihnen Schaden zuführt, dann weiß ich, dass er mit uns ist. Dieser Bekannte aus Syrien hat das gesagt. Und Ibn Abi Mu'id führte den Propheten sallallahu alaihi wasallam Schaden zu. Infolgedessen wurde er in der Schlacht bei Badr durch die Gefährten getötet. Und er starb als ein Kafir. Allah offenbarte ein Ayah wegen ihm. Und der Tag, als der Salim, gemeint ist Ibn Abi Mu'id, auf seine Hände beißen wird. Und er wird sagen, wenn ich doch nur den Weg des Propheten gewählt hätte. Ah, wehe mir, hätte ich doch nur so und so nicht als einen Freund genommen. Gemeint ist sein Kafir, Freund aus Syrien. Er hat mich wahrlich von den Ermahnungen abirren lassen, nachdem es zu mir gekommen ist. Denn er saß mit dem Propheten Muhammad und hat ihm zugehört. Und Shaitan ist ein ewiger Abtrünniger in der Stunde. Das ist die Realität. Seine Gesellschaft hat ihn zerstört. Sogar nachdem er die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hat. Und er wird auf seine Hände beißen und dies trifft ihm im Allgemeinen auf jeden zu, der sich mit schlechter Gesellschaft umgibt. Sie irren einen ab vom Weg Allahs. Genauso überlieferten Bukhari und Muslim von Sa'id ibn Musayyib, von seinem Vater, dass als Abu Talib dem Tod nahe war und der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm kam, zu diesem Zeitpunkt saß mit Abu Talib Abdullah ibn Abi Mumayyah und Abu Jahl. Diese beiden schlechten Personen saßen bei Abu Talib, dem Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der ihn in Schutz genommen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm: Ya Ammi, oh mein Onkel, sag La ilaha illallah, ein Wort, das wenn du es sagst, dann wird es für dich am Tag des Gerichts als Beweis dienen. So sagten die beiden Begleiter, diese beiden Shayatin: Wirst du die Religion von Abdulmuttalib verlassen? Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam wiederholte seine Aussage: Sag La ilaha illallah. Er ermunterte seinen Onkel wieder dafür. Aber auch die beiden Begleiter wiederholten ihren Ausspruch: Wirst du die Religion von Abdulmuttalib verlassen? Er starb dann auf der Religion von Abdulmuttalib und er lehnte es ab, La ilaha illallah zu sagen. Und die Mindeste, und er bekommt ja die Mindeststrafe in Jahannam, was da ist, dass glühende Kohlen über seine Fuß, unter seine Fußsohlen gemacht werden, sodass sein Gehirn anfängt zu kochen. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er weiter um Vergebung für seinen Onkel bitten wird, solange ich nicht davon abgehalten werde. Und dann offenbarte Allah den Vers: Es ist nicht für den Propheten, noch für diejenigen, die glauben, dass sie um Vergebung bitten, für diejenigen, die andere neben Allah anbeten, auch wenn es ihre nahe Verwandten sind. Auch offenbarte Allah ein Vers bezüglich Abu Talib, den Propheten ansprechend: Wahrlich, du leitest nicht recht, wen du auch immer liebst, denn wahrlich, Allah leitet recht, mit wem auch immer er zufrieden ist. Und er ist derjenige, der weiß, wer recht geleitet ist. So gebt dieser Angelegenheit eure Aufmerksamkeit. Erzieht die Jugendlichen darauf, erzieht eure Kinder darauf, dass sie gute Gesellschaft suchen sollen. Schaut doch nur, wo die schlechte Gesellschaft hinführen kann. Abu Talib, schaut, wo es Ibn Abi Mu'id hingeführt hat. Zu dem Feuer der Hölle, um darin in Ewigkeit zu brennen. Warum? Aufgrund ihrer Begleitung, aufgrund ihrer schlechten Gesellschaft, die mit ihnen war. Die sie zum Schlechten motiviert haben und sie zur Irrleitung geführt haben. So seid mit denen, die ihre Gesellschaft mit Guten teilt. Wenn irgendwelche Ergänzungen... Du hast erwähnt, die Prophet zu einem Leben, ne? Die Liebe zu einem Prophet. Natürlich musst du einen Prophet leben, aber viele sagen, wir lieben einen Prophet. Und ich habe ja nicht gemerkt, dass man sagt, ich liebe einen Prophet in meinem Herz. Das sagen auch die Sufis, das sagen auch die, vielleicht auch die Schia, was? Vielleicht auch wieder andere Sekten. So. Aber das heißt nicht, dass sie den Propheten lieben. Ja. Das heißt, dass die auch diese Liebe auch mit der Sunna auch zeigen. Also in denen sagen, dann in Worten, nicht in Taten. Genau. Wenn zum Beispiel, ich habe da ein Beispiel, die sagen, das Geburt des Propheten, Meredith Sharif, die kommt und dann sagen die, wir machen eine Woche jetzt, wir teilen Rosen, Party. Ja, und machen ein Programm für extra diesen Geburtstag und Propheten. Wir lieben, wir somit zeigen wir die Liebe dem Propheten. Aber wenn wir gucken, hat der Prophet das gemacht oder seine Gefährten und danach die kommende Generation, die Salaf Salih, sehen wir, dass sie das nicht gemacht haben. Mhm. Und wir wissen genau, sie waren die Besten in Amel, in Islam, wenn es in Amel oder in Enem und in anderen Sachen betrifft, waren die Besten unter den Muslimen. Die haben nicht gesehen, dass sie das gemacht haben und dass sie dazu gerufen haben. So sehen wir auch, dass sie nicht Auswanderer und den Propheten nicht lieben. Nicht wahrlich lieben. Die eben sagen, somit zeigen wir die Liebe. Das ist ja nicht die Liebe, die wir wissen, oder die Leute zu Jenner nachfinden. So, ja. Weil es kann auch so heißen, die lieben auch ein bisschen, dass sie auch zu denen wollen. Ja. Das wollte ich ganz richtig. Willst du noch was sagen, Adnan? Was gibt es dazu zu sagen, Achim? Das ist auch klar. Möchtest du was fragen, Achim? Ja. Ist klar. Klar? Ja. Es ist nicht wichtig, dass du Allah liebst, es ist wichtig, dass Allah dich liebt. Mit deinen Taten, ne? Dann beende ich hier jetzt, ja? سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 30 Minuten.